Nacht war stets zu kurz und der Tag war viel zu lang und die Arbeit machte müde. Ein Zimmer unterm Dach, da lagen sie oft wach auf der selbstgebauten Liege. Die Fenster öffnete sie weit, so spürte sie mehr Raum und glaubte nun, es käme die Zeit, von der sie stets geträumt. Er wollte aber sie und wollte nicht das Kind, das in ihr begann zu leben. Sie wusste noch nicht wie, wusste nicht wohin, doch sie ließ es sich nicht nehmen. Sie hatte manches ausgedacht, von dem nun nichts mehr blieb und merkte, dass man wenn man liebt. Und wieder wird ein Mensch geboren, kein Wunschkind, aber trotzdem da. Er hat das erste Mal verloren, ehe er die Erde sah. Und wieder öffnen sich zwei Augen, die einmal viele Dinge sehen. Mit kleinen Schritten, wie sie glauben, aus den Trümmern ihrer Träume. Und oft nimmt sie die kleine Hand und hält sie fest, ganz fest, weil das, was für sie vorher war, noch keine Ruhe lässt. Und wieder ist ein Mensch geboren, kein Wunschkind, aber trotzdem da. Er hat das erste Mal verloren, was man erträumt.